Kundgabe 3458. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.3.1945. Gott lässet sich finden. Gott verbirgt sich nicht vor euch, so ihr ihn suchet. Er lässet sich finden von einem jeden, und er erleuchtet euch den Weg, der zu ihm führt. Und darum wird auch niemand im Dunkeln zu wandeln brauchen, der nach Licht verlangt. Es wird niemandem das Wissen um Gott und sein Walten und Wirken verwehrt, der es zu besitzen trachtet. Denn er offenbaret sich stets und ständig. Jeder Gottsuchende wird ihn erkennen können, so er seiner Gedanken achtet, die ihm zugehen aus dem geistigen Reich, sofern er Aufschluss begehrt über geistige Fragen, über Gott als Schöpfer und dessen Geschöpfe. Denn er hält sich nicht verborgen, weil es sein Wille ist, dass ihr ihn findet, und weil seine Liebe nach euch verlangt, ihr also nicht getrennt von ihm bleiben sollt. Wer aber sich mit Gott zusammenschließen will, der muss ihn gefunden haben. Er muss ihn erkannt haben, nachdem er ihn erkennen lernen wollte. Er muss ihn suchen, um ihn zu finden. Und also muss er glauben, dass Gott ist. Er muss ein höchst vollkommenes Wesen bejahen, wenngleich er sich noch keine Vorstellung machen kann von ihm. Doch in seinem Herzen muss er es spüren, dass ohne dieses vollkommene Wesen nichts bestehen kann, was ist, auf das er nun nach diesem Wesen Verlangen trägt. Und sein Verlangen wird gestillt werden, denn so wie der Glaube in ihm ist, dass er das Geschöpf eines allmächtigen Schöpfers ist, nimmt sich auch der ewige Schöpfer seiner Geschöpfe an, und das in offensichtlicher Weise. Er tritt ihm stets und ständig in den Weg, auf dass das Kind seinen Vater kennenlerne. Und es wird das Kind auch die Liebe des Vaters spüren, so wie es selbst ihm Liebe entgegenbringt. Also wird es durch die Liebe Gott finden, wie Gott sich auch finden lässet, indem er dem Menschen Liebe zuwendet. Gott suchen werden nur die Menschen, die Liebe empfinden im Herzen. Denn die lieblosen Menschen wollen keinen Gott anerkennen. Sie verschließen ihre Augen, so er ihnen in den Weg tritt. Denn sie sind hörig dem Gegner Gottes, der alle Mittel anwendet, um Gott zu entthronen. Der also den Menschen jeglichen Glauben an Gott nehmen will. Wer Gott suchet und ihn finden will, kann dies nur durch die Liebe. Und darum offenbaret sich Gott den in der Liebe stehenden Menschen, indem er ihr Denken erleuchtet, indem er den Schleier vor ihren Augen hinwegzieht, indem er sich selbst enthüllt vor ihnen, so sie zur Liebe geworden sind, und also tiefste Weisheit die Folge ihres Liebelebens ist. Denn jegliche Offenbarung Gottes birgt Weisheit in sich, ob sie gedanklich oder durch die Stimme des Geistes dem Menschen zugeht. Jegliche Offenbarung trägt zum Erkennen der ewigen Gottheit bei. Gott selbst lässet den Menschen Einblick nehmen in sein Walten und Wirken im Universum und im geistigen Reich. Und er wird nun eingeführt in tiefstes Wissen, das ihn wiederum näher führt dem höchsten und vollkommensten Wesen, weil das Wissen, das Erkennen, die Liebe zu Gott vertieft und die Liebe den Menschen immer inniger verbindet mit Gott, der die ewige Liebe selbst ist. Und Gott lässet sich finden. Er zieht jeden, der ihn anstrebt, an sich, Kraft seiner Liebe, die nie aufhöret und immer mit gleicher Kraft seine Geschöpfe umfasst. Er ergreifet, was sich ihm nähert, und er lässet es nimmermehr fallen, denn er verlangt nach seinen Kindern, weil sie seine Geschöpfe sind, die, aus seiner Liebe hervorgegangen, sich verirrt haben und nicht eher selig werden können, bis sie wieder heimgekehrt sind ins Vaterhaus. Und darum kommt Gott einem jeden entgegen und ersuchet ihn, auf den rechten Weg zu leiten. Er kommt selbst, um seine Kinder heimzuholen, und er freut sich eines jeden Kindes, das von selbst ihn suchet, weil er dieses Kindes Liebe besitzet und er es nun mit seiner Liebe beglücken kann, bis in alle Ewigkeit. Amen.